Durch einen Ruck am Hebel seiner Valuta-Maschine kann uns das Weltjudentum vernichten, solange das deutsche Volk sich das noch bieten lässt. Bislang schaut es den jüdischen Valutaschwindel als Wirkung wirtschaftlicher Ursachen an und mancher dünkt sich Wunder wie klug, wenn er die neuesten Valutakurse kennt und dem Börsenschwindel nachplappern kann. Juda zapft uns das Blut unseres Wirtschaftskörpers mit seiner Valutamaschine schonungslos ab, bis wir samt und sonders zu Bettlern, Proletariern, zu Sklaven der jüdischen finanziellen Fürsten geworden sind. Diese sollen wir dann, wenn die Verwirrung und Zerrüttung aller Verhältnisse auf das Höchste gestiegen sein wird, nach dem Russellschen Plane bitten, die Regierung zu übernehmen. Lasst uns mit dir ziehen, du Gerechter! Für die weitere Zerrüttung unserer Verhältnisse hat nach englischen Behauptungen der jüdische Reichsminister Rathenau durch sein Wirtschaftsabkommen mit Frankreich 1921 gesorgt, das uns noch weitergehende Verpflichtungen auferlegt als der Standfrieden. Auch an der Abtrennung Oberschlesiens haben Juden mitgewirkt. Es soll unseren Untergang und die Aufrichtung der jüdischen Sowjetrepublik beschleunigen. Oberschlesien soll nach jüdischem Plan im Jahre 1922 ein Einfallstor für den russisch-jüdischen Bolschewismus werden. So sind die von Russell vorausgesagten Erlebnisse des deutschen Volkes nicht, wie in gotteslästerlicher Weise behauptet wird, ein Teil eines göttlichen Weltplanes, sondern des Planes einer internationalen Gaunerbande, die sich mit dem Mantel der Religion umgibt, um die frommen Deutschen zu täuschen. Bedarfst du, verehrter Leser, noch weiterer Beweise? Der freimaurerische Reichskanzler Prinz Max von Baden sagte am 2. November 1918 zu dem Vertreter des Holland New Bureau, Herrn Nieuwens: Was Sie heute in Deutschland, im Reiche sowohl wie in den Bundesstaaten vor sich gehen sehen, ist das Ergebnis einer stillen, unterirdischen Bewegung vieler Jahre. Als Freimaurer kennt er die treibenden Kräfte. Ein französischer Oberrabbiner bekannte 1919 in der Pariser Hauptsynagoge: Überall in der Propaganda gegen Deutschland hat der jüdische Patriotismus die Palme davongetragen. Was allein der weltumspannende Judenverein geleistet habe, könne er nur andeuten. Bis zu einem gewissen Punkte ist der Weltkrieg ein jüdischer Sieg gegen den modernen Nebukadnezar, also Deutschland. Mit Deutschland ist Israels erbarmungsloser Todfeind ans Kreuz geschlagen. Merkt euch, ihr ernsten Bibelforscher, dass uns das Weltjudentum mit dem von ihm entfesselten Weltkrieg ans Kreuz schlagen wollte, so wie unseren Herrn und Meister Christus. Wie das ans Kreuz schlagen des deutschen Volkes aussehen wird, beschrieb im Frühjahr 1919 unser deutscher Reichsminister, der Jude Rathenau, in den deutschfeindlichen Züricher Nachrichten also: Wer in 20 Jahren Deutschland betritt, das er als eines der blühendsten Länder der Erde gekannt hat, wird niedersinken vor Scham und Trauer. Die großen Städte des Altertums, Babylon, Ninive, Theben, waren von weichem Lehm gebaut. Die Natur ließ sie zerfallen und glättete Boden und Hügel. Die deutschen Städte werden nicht als Trümmer stehen, sondern als halb erstorbene steinerne Blöcke, noch zum Teil bewohnt von kümmerlichen Menschen. Ein paar Stadtviertel sind belebt, aber aller Glanz und aller Heiterkeit sind gewichen. Müde Gefährte bewegen sich auf dem morschen Pflaster, Spelunken sind erleuchtet, die Landstraßen sind zertreten, die Wälder sind abgeschlagen, auf den Feldern keimt dürftige Saat. Häfen, Bahnen, Kanäle verkommen und überall stehen traurige Wohnungen, die hohen, verwitterten Bauten aus der Zeit der Größe. Ringsumher blühen erstarkt alte und neue Länder im Glanz und Leben neuer Technik und Kraft, ernährt vom Blute des erstorbenen Landes, bedient von seinen vertriebenen Söhnen. Der deutsche Geist, der für die Welt gesungen und gedacht hat, wird Vergangenheit. Ein Volk, das Gott zum Leben geschaffen hat, das heute noch jung und stark ist, lebt und ist tot. Volksstimme 1922, Nummer 4. So über alle Maßen grauenhaft und fürchterlich will das Judentum dein Schicksal gestalten, du tausendfältig von ihm verführtes, betrogenes und belogenes Volk. Ausgerottet sollst du nach den Plänen des Judentums werden, weil du seinen Weltherrschaftszielen im Wege bist. Der deutsche Reichsminister und ungekrönte König der Juden, Rathenau, wird wohl am besten wissen, welches Schicksal dem Deutschen bestimmt ist. Seine Zukunftsschilderung entspricht ganz den in den vorliegenden Blättern geschilderten Verbrecherplänen. Die jüdische Verbandszeitung Prisyp vom 6. Februar 1920 schreibt bereits triumphierend: Die Stunde unseres vollen Sieges ist nahe. Wir stehen am Vorabend der Weltherrschaft. Doch müssen wir vorsichtig sein, die wir über Throne und Altäre geschritten sind. Indem wir ihnen ihr Vermögen und Geld genommen, verwandeln wir sie in elende Sklaven. Man muss ihnen ihre besten führenden Elemente nehmen, damit sie keinen Führer haben. Man muss Parteihass und Bürgerkrieg herbeiführen, Krieg und Klassenkampf vernichten Kulturschätze, die von christlichen Völkern geschaffen sind. So kann nur ein Teufel reden, und der ist nach Christus, siehe Johannesevangelium 8, der Vater der Juden. Nicht wahr? Die Sünden des Weltjudentums stinken zum Himmel und können nur in einem Meer von Blut ersäuft werden. Und euch, ihr ernsten Bibelforscher, macht man weiß, sie seien göttliche Harmonie und Weltplan Gottes. Ist das Wahnsinn oder abgrundtiefe Schlechtigkeit?